gegen Deutschland und Arte steht für Freiheit. Rap für das Vaterland, also für mein Heimat. Heute bin ich gut drauf, morgen bin ich schlecht drauf. Lauf durch die Straße und ich mein, und ich mein. Ich lebe hier in Deutschland und Arte steht für Freiheit. Rap für das Vaterland, also für mein Heimat. Heute bin ich gut drauf, morgen bin ich schlecht drauf. Lauf durch die Straße und ich mein, und ich mein. Heute bin ich cool, gestern war ich schlecht drauf. Gestern warst du cool, doch heute bist du stockschwul. Scheiß auf die Lehrer, Staatsanwalt und Staatsgewalt. Scheiß auf die Bullen, nein ich mein die Polizei. Ihr seid so korrupt wie die Polizei in Polen. Guckst du jetzt weg und die Sachen sind verschollen. Steig jetzt ein, ich bin Pirat mit Holzbein. Chill mit bei Mädchen und du kuschelst mit einem Meerschwein. Ich kenn deine Schwester, sie meint ich war ihr Erster. Ich hab ihr erzählt, dass ich wär so ein Gangster. Genau so ein Typ, der die Frauen auch mit Faust schlägt. Oder auf dem Schulhof seine Waffe nachlädt. Arctic Rap ist jetzt in, weil ich so aktiv bin. Such mich bei Google, meistens oder Spin. Deine Frau ist unrasiert und sie trägt ein Mini-Rock. Ich lauf durch mein Block und ich mein. Ich leb hier in Deutschland und Arte steht für Freiheit. Rap für das Vaterland, also für mein Heimat. Heute bin ich gut drauf, morgen bin ich schlecht drauf. Lauf durch die Straße und ich mein. Ich leb hier in Deutschland und Arte steht für Freiheit. Rap für das Vaterland, also für mein Heimat. Heute bin ich gut drauf, morgen bin ich schlecht drauf. Lauf durch die Straße und ich mein. Ich scheiß auf Alkohol, Alkoholtherapie. Heute Abend trinke ich wie noch nie. Ich fühl mich wie ein Banker, trinke erstmal 10 Bier. Nach mein 10. Bier reit ich auf ein Rentier. Mein Schwanz ist viel zu hart, komm besteig den Eiffelturm. Ich hab die Lizenz, bis deine Rosette brennt. Guck wie du jetzt rennst, guck wie deine Mama rennt. Es ist grad aktuell, Gangbang mit Manuel. Halt deine Fresse, weil ich Rapper bin. Du hältst deine Fresse, weil ich Russe bin. Ich kenn so ein Typ, der die boxt ohne Sinn. Sie macht ihre Beine auf, weil sie mein Schwanz will. Harter Schwanz ist normal, Titel fick wär optimal. Ich hab von euch keinen Respekt, doch die Frauen von mir. Ich bin jetzt bei ihr, ich trink erstmal 10 Bier. Fick wie ein Tier und ich mein. Ich leb hier in Deutschland und Arte steht für Freiheit. Rap für das Vaterland, also für mein Heimat. Heute bin ich gut drauf, morgen bin ich schlecht drauf. Lauf durch die Straße und ich mein. Ich leb hier in Deutschland und Arte steht für Freiheit. Rap für das Vaterland, also für mein Heimat. Heute bin ich gut drauf, morgen bin ich schlecht drauf. Lauf durch die Straße und ich mein.